Ich erwachte früh. Ich fröstelte. Mein Mund war trocken. Das Licht sickerte zögerlich in den Wald. Ich hatte gedacht, dass es mir schlimmer gehen würde nach dem Bier, weil alle das immer gesagt hatten. Ich konnte mich gerade noch erinnern, dass ich einmal zum Pissen aufgestanden war. Die Festung hatte dunkel vor der Nacht gelegen. Ich wusste noch nicht einmal, wie ich wieder zurück auf die Plane unter meine Decke gefunden hatte. Vito schlief, die Decke bis zur Nase gezogen. Die Feuchte hatte sein Haar noch lockiger werden lassen. Ich beneidete ihn um seinen Schlaf. Es war die Stunde, als mein Vater mit seinem Dienstrad über die Felder hinüber zur Wismut fuhr. Wie oft hatte er mir davon erzählt. Er fuhr bei jedem Wetter, manchmal sogar bei Eis und Schnee. Wie die Welt da zu einem kommt, wenn der Frost an den Fingern reißt oder der Regen die Sachen an der Haut kleben lässt, dass man weiß, wo man selbst aufhört und das draußen beginnt. Diese Fahrt heute im ruhigen Herbstlicht hatte ich ihm ruiniert. Aber weiter konnte ich nicht denken. Ich schaffte es nicht, mir meine Mutter vorzustellen, als wäre durch diese eine Nacht etwas mit meiner Erinnerung passiert. Ich fragte mich, ob sie vielleicht heimlich hinter dem Haus eine rauchte, wie sie es manchmal tat, wenn Vater arbeiten war und die Straße so ausgestorben schien, dass sie noch nicht einmal die Blicke der Nachbarn fürchtete. Aber ich sah Mutter nicht. Ich flüsterte die Dinge vor mich hin, die sie vielleicht tat oder getan hatte, die Polizei angerufen, dann gewartet, bis irgendein Wachtmeister kommt, Fragen beantwortet, von Vito erzählt und seinem Bein, dem Wachtmeister einen dünnen Kaffee angeboten oder ein Schnittchen, wieder erzählt, dann die Tür hinter ihm geschlossen und sich gefragt, wie das gehen sollte, sich keine Sorgen machen. Wachgelegen und Vater gefragt, was sie falsch gemacht hatten, ob sie mich nicht hätten in Betreuung schicken sollen. Dann, als Vater mitten im Gespräch eingeschlafen war, barfuß hinter dem Haus eine rauchen gegangen, in ihrem weißen Nachthemd, wie ein Geist, dass gleich auch alle Nachbarn Bescheid wussten, dass etwas nicht stimmte. Zurück ins Haus gegangen, sich in die Decken gerollt und 2 Stunden unruhig gedöst. Und da wären wir am gleichen Punkt. Keine halbe Stunde mit dem Moped voneinander entfernt. Unter demselben ruhigen Morgenlicht, das den Herbst schon in sich trug. Und Vater war vielleicht noch da. Oder auch nicht. Als Chemieingenieur war er für die ganzen Prozesse im Werk verantwortlich. Manchmal musste er selbst zu Weihnachten ran. Und deshalb hatten wir auch ein Telefon. Ich konnte an all diese Dinge denken, aber Mutters Bild war mir abhanden gekommen an diesem Morgen. Ihre Gestalt aus meinem Kopf geschwunden. Vito drehte sich im Schlaf. Ich setzte mich auf, kramte die Taschenlampe hervor und krauchte ans Ende der Höhle, um ein paar Sachen fürs Frühstück zu holen. Ich hatte über dem Nachdenken meinen Durst vergessen, der seit dem Erwachen nur noch schlimmer geworden war. Ich nahm den ersten Kanister, den ich finden konnte, schraubte den Deckel ab und stellte ihn kurz auf einen der höheren Hackstöcke, um nach meiner Tasse zu greifen. Ich drehte mich um und traf in der Bewegung mit dem Fuß den Hackstock. Der Kanister flog mit der Öffnung nach unten in den Dreck. Noch bevor ich ihn zu fassen bekam, war er leer und das Wasser in Sekunden vom Sand aufgesogen wie von einem Schwamm. Einen Moment stand ich wie gelähmt. Dann begann ich zu fluchen und gegen die Sitze zu treten, dass mit einem Ruck Vito erwachte. Wir wirkten unser Frühstück hinunter. Militärkekse, Knäckebrot und Schokolade. 3 Schlucke erlaubten wir uns aus dem Kanister, den wir noch hatten. In meiner morgendlichen Verwirrtheit hatte ich den vollen ausgeleert. Vito redete kaum mit mir, er schaute demonstrativ den Hang hinunter in den Wald. Mir schien, er tat so, als gäbe es etwas zu erkennen zwischen den Stämmen, ein Wesen, das nur er sehen konnte. Aber am Ende war alles flackernde Luft. Manchmal sank ein Blatt wie in Zeitlupe der Erde zu. Dann sah ich, wie Vito sich spannte, als sei ein großartiges Ereignis im Anzug. Ich erinnerte mich an seine Mutter, an die Tage, als sie durch mich hindurchgestarrt hatte im Dorf, bevor sie irgendwann die Fassung verlor. Ich wusste nicht, ob mir das wieder passieren würde, nur dieses Mal mit Vito selbst. Aber er versteifte sich auf seine Rolle des Unnahbaren, der seinen Zorn mit Würde trug. Ich hatte ihn herausgerissen aus seinem Traum, und ich wusste auch, dass es an mir war, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Glücklicherweise hielt das Wetter. Die hohen Wolken hatten sich verzogen, die Mauern der Festung glühten im warmen Vormittagslicht. Nur unsere Höhle lag im Schatten. Ich rollte die Planen zusammen und auch die Militärdecken. Ich sammelte Kekspapier auf, verwischte unsere Spuren im Sand und räumte akribisch die Dinge in unseren Vorrat am Höhlenende zurück. Das war das einzige Mal am Vormittag, dass ich länger mit Vito redete. Ich erklärte ihm, dass es zu risikoreich war, in der Höhle zu bleiben. Nicht nur, dass sie bei Wanderern beliebt war, zudem musste jedem aufgehen, dass sie als Unterschlupf für 2 13-Jährige sehr geeignet war. Ich kam mir vor wie beim Rapport vor Mäusegesicht, wenn wir Auskunft zu geben hatten über unsere Aktivitäten als Pioniere. Vito saß mir gravitätisch gegenüber. Kommandant Vito, der seine Mannschaft anführte, aber nicht selbst machte. Das Problem war, dass ich allein seine Mannschaft darstellte. Er befehligte mich mit seinen grimmig stummen Blicken. Hier hatte ich also einen Plan für Kommandant Vito. Ich würde Wasser suchen gehen, während er die Zeit oben auf dem Plateau verbringen würde. Tatsächlich nickte Vito. Ich bot ihm meinen Arm an, fasste ihn fest um Oberkörper und Taille und krauchte mit ihm die moosige Rinne hinauf auf das Plateau, dessen Grenzen wir beide erst gestern noch gemeinsam abgeschritten hatten. »Und was soll ich hier oben?« fragte Vito. »Warten«, erwiderte ich und schaute ihm genauso grimmig in die Augen wie er mir. Eine Sache wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass wir Beschäftigung brauchen würden. Ich hatte kein Buch eingepackt, noch nicht einmal eine Handvoll Murmeln. Ich stieg ab, ohne mich umzudrehen, und griff den leeren Kanister. Aus dem anderen nahm ich noch ein paar gierige Züge. Vito konnte die ganze Zeit herumsitzen, während ich mich auf den Weg zu machen hatte. »Wasser! Vito, Wasser!« schrie ich von Weitem und hob mit aller Kraft den Kanister in die Höhe wie eine Trophäe. Ich erkannte Vito als einsame Gestalt über dem Meer aus Farn. Er stand am Abbruch des Plateaus. Ich sah ihn sich bücken und Kiefernzapfen nach unten werfen, was eine ziemliche Anstrengung für ihn bedeutete. Umständlich hantierte Vito bei jedem Wurf mit seinen Stützen. Ich dachte daran, was für ein Meister im Steinewerfen er gewesen war. Er hatte die flachen Kiesel an der Elbe fast bis zur Mitte springen lassen. »Wasser!« Als ich noch einmal rief, drehte er sich um. Ich schwenkte, so gut es ging, den vollen Kanister und eilte durch den Farn auf Vito zu. Er wartete in der seltsamen Haltung, die er sich angewöhnt hatte, die Stützen vor seinem Körper, das linke Bein leicht zurückversetzt, als würde er sich jeden Moment nach vorn katapultieren wie ein Raubtier. Ich zeigte ihm den Kanister und erzählte, wie ich nach einigem Suchen eine Art Quelle gefunden hatte. In einer steilen Rinne tropfte Wasser unter einem Geflecht aus Wurzeln hervor. Dort hatte ich den Kanister hingestellt und gewartet. Eine halbe Stunde hatte es gedauert, bis er voll war. Ich schraubte den Deckel ab und Vito roch am Wasser, das erstaunlich klar war, fast ohne Dreck. Vito steckte den Finger hinein, zog ihn heraus und leckte ihn ab, als handelte es sich um eine unbekannte Flüssigkeit, die er kosten wollte. Ich sagte ihm, dass ich auch schon einen Schluck genommen hatte. Mein Durst hielt sich allerdings in Grenzen, nachdem ich morgens aus dem anderen Kanister getrunken hatte, ohne dass Vito etwas wusste davon. »Dann können wir ja jetzt Mittag essen«, sagte Vito. Tatsächlich war der Sonne nach Mittag bereits vorüber. Meine Suche hatte doch länger gedauert, als es mir vorgekommen war. »Ich gehe hier bis zum Abend nicht wieder weg«, sagte Vito. »Ist mir zu anstrengend, darunter zu krauchen und dann wieder hoch, obwohl uns ja eh keiner sucht.« »Woher willst du das wissen?« »Hast du dich mal umgehört?« »Ja, und?« »Wie du hörst, hörst du nichts«, sagte Vito. »Keine Sirenen, keine Stimmen, keine Hunde, nichts.« Es stimmte, was Vito sagte. Ich starrte auf den Farn, durch den der Wind ging, und wusste nicht, ob ich müde war oder traurig. Ich wollte, dass meine Eltern nach mir suchten. In Gedanken flehte ich darum. Wenn sie suchten, dann liebten sie mich. Und deshalb wollte ich etwas hören. Ich wollte etwas sehen. Vito hatte recht. Nur die Festung thronte stoisch gegenüber. »Ich hol mal was zu essen«, sagte ich, und war froh, dass ich eine Beschäftigung gefunden hatte, dass ich wieder allein sein konnte. Ich trug das Mittagessen hinauf auf das Plateau. Wir aßen schweigend. Vito verschlang, wie vorher schon, unglaublich viel Salami. Dabei trank er fast ein Viertel Kanister leer. Ich selbst verspürte weder großen Hunger noch Durst. Als wir gegessen hatten, trug ich alle Sachen in unser Vorratsloch in die Höhle. Mir fielen die Zigaretten wieder in die Hände. Jetzt hätten wir Zeit zu rauchen. Windstill war es auch. Ich betrachtete die zerknickten Stängel, wendete die Plastiktüte hin und her und steckte sie dann doch in den Vorrat zurück. Ich wollte allein sein. Vito kam von da oben ohne meine Hilfe nicht weg. Sollte er halt noch eine Weile Kiefernzapfen werfen. Ich strich ruhelos durch den Wald, immer im Schatten der steil abfallenden Hänge. Wenn mir jemand entgegenkäme, könnte ich in eine Rinne flüchten oder mich in einer der vielen moosigen Nischen ducken. Schon bald gab ich es auf, zwischen den Stämmen hindurchzuspähen. Ich hörte auf, das Ohr in den Wind zu drehen, wenn immer ich ein Geräusch oder einen Laut hörte. Ich dachte an Mutter, versuchte ihr Bild wiederzufinden. Ich dachte, wir beide, sie und ich, wir taten im Grunde dasselbe. Streunen, ruhelos umherwandern. Unser Haus war stets bis aufs Letzte aufgeräumt. Ich konnte mich nicht erinnern, je einmal Geschirr in der Spüle gesehen zu haben oder volle Wäschekörbe. Der Garten war gehakt, die Beete gejätet. Mutter war ständig auf der Suche nach Arbeit. Jedes Stäubchen nahm sie zum Anlass zu putzen. Genauso hasste ich es, wenn ich aus der Schule kam und mein Zimmer wie ein Museum aussah, die Bettdecke faltenlos, die Bücher auf Stoß gelegt, alle gebrauchten Sachen eingesammelt. Manchmal dachte ich, Mutter hätte sie nicht mehr alle, in ihrer Unrast, in ihrer ständigen Gejagtheit den Dingen nach, die sie tun könnte. Einsam war sie. Eine riesige Leere, die sie versuchte, mit Aktivität zu füllen. Das dämmerte mir, als ich an diesem Frühherbsttag die Zeit totschlug. Ich hatte kein Ziel, wie auch meine Mutter keins hatte. Für mich waren es Stunden, für Mutter Jahre. Aber jetzt hatten wir getauscht. Ich begann, meine Schritte zu zählen. Ich begann, Steine aufzuheben und nach Stämmen zu werfen. Eine halbe Stunde hielt ich es aus, vielleicht eine Stunde. Dann kehrte ich in unsere Höhle zurück, holte die Schneidebretter, die Tassen und das Besteck hervor und putzte und polierte alles mit dem Wischtuch. Dann zog ich mit den Schuhen den Sand unserer Schlafstelle plan. Aus dem Tal drangen die Geräusche der Stadt, die keine ist, herauf, und ich dachte, was gäbe ich darum, etwas anfangen zu können mit diesem Tag? Ich sehnte mich nach meiner Schulbank. Selbst das Palaver vom Mäusegesicht schien mir jetzt erträglich. Als es in der Höhle nichts mehr zu tun gab, ging ich zum Holzstoß, um Jirgis Moped und den Handkarren zu kontrollieren. Kein Reifen hatte Luft verloren. Ich klopfte auf den Tank, der immer noch dumpf und voll klang. Auch die Verbindung von Handkarren und Moped hatte gehalten, so dass mir nichts anderes blieb, als die Zweige wieder über alles zu decken. Ich stand in diesem ewigen Wald aus Kiefern und Birken und erschrak, wie teilnahmslos alles um mich ruhte, ohne jede Regung hier im Windschatten des Plateaus. So wie ich in einer Blase außerhalb der Zeit gefangen war, würde Mutter nun ihr Denken allein auf ein Ziel richten. Jetzt gäbe es etwas, auf das sie ihre Aufmerksamkeit konzentrieren konnte. Und das war ich. Ich stellte mir vor, dass der Wachtmeister gleich am Morgen wiedergekommen war. Die ganze Straße stand hinter den Gardinen, als er vorfuhr. Wahrscheinlich hatte meine Mutter Kaffee gekocht und Schnitten gemacht. Das war ihr Beitrag zur Suche. Dann saßen sie in der Küche zusammen, weil das Küchenfenster nach hinten in den Garten ging und niemand vom Fußweg aus durch die Hecken spähen konnte. Mag sein, der Wachtmeister biss gedankenverloren in eine Käseschnitte. Mein Vater hatte sich noch nicht von der nächtlichen Suche erholt. Vielleicht saß er neben Mutter. Vielleicht hatte er sich dazu durchgerungen, seine Hand auf ihre zu legen. Der Wachtmeister berichtete, wo sie mich gesucht hatten. Mein Vater berichtete, wo er mich gesucht hatte. Und dann war nichts mehr zu sagen. Und dieses Nichts wurde größer und größer. Es war dasselbe Nichts, das mich umgab hier. Und mitten hinein in das riesige Nichts hörte ich Vito, der aus Leibeskräften meinen Namen schrie. Es dauerte einen Moment, bis ich Vito auf dem Plateau entdeckte. Nur sein Kopf ragte über den Farn hinaus. Er saß. »Lässt du dich auch mal wieder blicken?« bellte er mir entgegen, als er mich sah. Ich war froh, ihn derart ärgerlich zu hören. So wie er geschrien hatte, dachte ich, es sei ihm etwas passiert. »Ich will hier runter«, sagte er. Wir musterten uns scharf. Vito sah bleich aus, müde. Schweiß glänzte ihm an den Schläfen. »Geht's dir gut?«, fragte ich. »Nicht so wahnsinnig«, erwiderte er. Sein Ärger war verschwunden. Er blickte matt zu mir hoch, die Augen gegen das Licht zusammengekniffen. Ich griff ihm unter die Arme, richtete ihn auf. Er roch merkwürdig. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass er sich übergeben haben musste. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mir schlug das Herz den Hals hinauf. Vito lehnte mit seinem ganzen Gewicht auf mir. Es machte ihm Mühe zu gehen. Nach wenigen Metern hielt er abrupt inne, hielt sich seine Hand vor den Bauch und krümmte sich wie von einem Krampf zusammengezogen. »Wird wieder«, murmelte er, »wird wieder. Muss mich nur ein wenig hinlegen.« Das Licht sickerte zwischen den Stämmen hindurch, staubige Bahnen über dem Farn. Eine Art Märchenwald mit uns zwei komischen Gestalten. Alles Heldenhafte war uns verloren gegangen. Das war nicht mehr Kommandant Vito, mit mir als Bordingenieur einer großartigen Unternehmung. Wir waren wieder zu zwei 13-Jährigen geworden, allein auf diesem Felsrücken, über den sich der Abend senkte. Wir näherten uns unglaublich langsam der Rinne, die hinab zu unserer Höhle führte. Mein Rücken stach, mir brannten Arme und Beine so schwer, wie mir Vito wurde. Ich schaute auf die Festung gegenüber. Ich hörte die Geräusche der Stadt unten im Tal. Das alles war fern, unerreichbar. Ich hoffte inständig, dass Vito nur Erholung brauchte, nichts weiter. Aber je mehr ich mich an diesen Gedanken klammerte, desto unwahrscheinlicher schien er mir. Ich konnte die Krämpfe spüren, die ihn schüttelten. Da, wo wir uns berührten, schien mir seine Schwäche auch in meinen Körper zu kriechen. Bevor wir uns an den Abstieg durch die Rinne machten, schaute ich mich ein letztes Mal um. Das Plateau flimmerte, der Farn, das Gras, die Kiefern glühten im gelb-orangen Septemberlicht. Ich wünschte mir zum ersten Mal inständig, dass uns doch jemand finden würde. Aber zugegeben hätte ich das vor Vito nie. Ich breitete vor Vito die Plane in den Sand. Er saß auf einem Baumstamm und konnte sich selbst im Sitzen kaum halten. Über die Plane legte ich meine Decke. Vito ließ sich nach vorn fallen und streckte sich. Ich saß über ihm, schaute ihn an und wusste nicht, was ich tun sollte. Er wich meinen Blicken aus und drehte sich bald auf die Seite, weg von mir. Mag sein, er schämte sich. So hielt ich aus bei ihm. Hunger hatte ich keinen, obwohl dem Licht nach die Abendbrotzeit längst vorüber war. Was für ein Tag! Was für ein leerer Tag! Ich hatte mich in meinem Leben noch nie so gelangweilt. Und gleichzeitig pochte mein Herz. Ich konnte Hände und Füße kaum ruhig halten. Ich konnte nur warten, wie meine Eltern warteten, wie die ganze Welt wartete. Unter Zweigen und Laub ruhte das Moped. Ich dachte daran, wie innerhalb von einer halben Stunde alles zu Ende sein könnte. Die Langeweile und die Unruhe zugleich. Ich sehnte mich unbändig danach, den Motor in Gang zu treten und über die Felder zu jagen, wie ich es vorher getan hatte. Und ich wusste auch, dass es diese Zeit nicht mehr geben würde. Dass ich mir eine Rückkehr dahin verbaut hatte mit dem Unsinn, den wir hier taten. Aus Trotz waren wir weggelaufen, weil wir dachten, dass wir niemanden brauchten. Unsere Eltern nicht, die Schule nicht, das ganze Dorf nicht. Wie wunderbar schien mir die Geschichte, die ich beim Unwetter erfunden hatte, als ich Vito erzählte, dass der Blitz eingeschlagen hatte und die Schule und alle Häuser in einem Feuersturm verschwunden waren. Vito war in einen unruhigen Schlaf gefallen. Er hatte sein gesundes Bein vor den Bauch gezogen und wälzte sich hin und her. Erst dachte ich, er sei wach. Ich beugte mich zu ihm herunter und sah seine Pupillen unter den Augenlidern flackern. Er schlief. Und ich konnte nicht mehr sitzen bleiben neben ihm. Ich nahm einen Schluck sauberes Wasser und stand auf. Plötzlich fiel mir ein, dass zwischen den Vorräten ein Stift und das Heft steckte, in dem ich unser ganzes Inventar vermerkt hatte. Ich wankte die Rinne aufs Plateau hinauf und setzte mich an den Aussichtspunkt direkt über unserer Höhle. Vito brauchte noch nicht einmal laut zu rufen und ich würde ihn hören. Ich merkte, wie die Nacht mir in die Knochen kroch. Es war Wind aufgekommen. Ich konnte die Bahn der Böen in den Kiefern hören. Mal rauschte es näher, mal rauschte es weiter entfernt. Die Sterne, die tief standen, schienen beständig die Farbe zu wechseln zwischen Rot und Grün. Erst wunderte ich mich, ob es nicht ein Flugzeug war, das ich entfernt sah, aber dann begriff ich, dass es der Wind war, die Luft, die unablässig das Licht brach. Ich legte die Taschenlampe auf einen Stein neben mich, so dass ihr Strahl über das Heft fiel. Das Papier sah im Streiflicht runzlig aus, ein kleines Gebirge von Fasern und Härchen. Ich schrieb: Vito krank. Schlechtes Wasser getrunken. Meine Schuld. Hätte einfach runter in die Stadt gehen sollen und jemanden nach Wasser fragen. Weiß eh niemand hier, dass wir weggelaufen sind. Meine Schuld. Nacht. Ich habe Angst. Ich erwachte, weil ich dachte, Vitos Stimme gehört zu haben. Ohne dass ich mich erinnern konnte, war ich eingeschlafen auf dem Plateau. Durch den Wald hallten Vitos Rufe. Ich eilte durch die Rinne zu ihm hinab, glitt aus, rutschte ein Stück auf den Bauch, tat mir aber nichts. Vito warf sich auf seiner Decke von einer Seite auf die andere. Als er merkte, dass ich mich über ihn beugte, schaute er mich an. Ich sah das Weiße in seinen Augen schimmern. Ich musste ihm nicht die Hand auf die Stirn legen. Er strahlte eine unglaubliche Hitze ab. Wir starrten uns einen Moment an. Wir starrten uns an und wussten beide, dass unsere Flucht zu Ende war. Ich spürte, wie meine Kräfte zurückkehrten. Ich musste Vito hier herausbringen. Das war mein Ziel. Und ich war dankbar dafür, wieder eines zu haben. »Ich komme wieder«, sagte ich und wiederholte es noch einmal. »Ich komme wieder«. Ich eilte hinunter zum Holzstoß. Der Kegel der Taschenlampe fieberte durch den Wald. Formen von Felsen, Ästen, Stämmen, die sich zu wandeln begannen, Baumstümpfe, die sich bewegten. Aber ich hatte keine Zeit mehr für Angst. Ich riss die Zweige vom Moped und wuchtete es zusammen mit dem Handkarren zurück auf den Weg. Ich prüfte hastig die Verbindung zwischen der Deichsel und dem Metallbügel hinter dem Sitz. Dann keuchte ich zurück und lud mir Vito auf den Rücken, wie ich es schon einmal getan hatte. Sein Atem fauchte mir im Nacken. Mir wurde schlecht von der Anstrengung und von Vitos fiebriger Nähe. Für die Taschenlampe hatte ich keine Hand frei, so schob ich die Füße vorsichtig ins Dunkel. Meine Füße waren meine Augen. Ich schlurfte den Pfad hinunter, manchmal traf ich ein Loch oder eine Wurzel, aber ich schaffte es jedes Mal, mich zu fangen. Vito lastete unglaublich schwer und heiß. Er hatte die Arme um mich geschlungen und seine Hände auf meiner Brust ineinander gefaltet. »Gleich sind wir da«, sagte ich zu Vito, als ich den Forstweg unter meinen Füßen spürte. »Gleich sind wir da«. Ich sprach den Satz vor mich hin, bis er mir zur Melodie wurde, einem kleinen, klingenden Lied. Ich lehnte das Moped und den Karren gegen den Holzstoß. So konnte ich Vito hineinbuxieren, ohne dass wir umkippten. Noch einmal nahm ich die Taschenlampe und ging hinauf zur Höhle. Ich leuchtete hinein in den feuchten Rachen, der uns erst verschluckt und dann wieder ausgespien hatte. Ich griff die zwei Decken. Mir war, als würde sich die Höhle hinter mir schließen. Zwei riesige, bezahnte Kiefer, die knirschend aufeinander fielen. Ich versuchte, Vito einzuschärfen, dass er stillsitzen sollte. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm durchdrang. Er schaute mich mit großen Augen an. Hinter den Stämmen zog schmutzig weiß der erste Anflug der Dämmerung herauf. Über uns erschien die Silhouette des Felsrückens. Ich trat den Motor in Gang. Vito stöhnte unter den Decken. Liegen konnte er nicht, dazu war der Karren zu klein. Er lehnte in einer Ecke und konnte den Oberkörper kaum aufrecht halten. »Nicht bewegen!« schrie ich. »Nicht bewegen!« Wir schlingerten davon. Die Dämmerung sickerte fahl in den Wald. Ich konnte den Weg ahnen und fuhr ohne Scheinwerfer. Die Bäume flogen an uns vorüber, ein kalter Tunnel aus Felsen und Laub. Ich versuchte, über die Schulter zu spähen, wie es Vito ging, aber ich wagte nicht, mich richtig umzudrehen. Kurz bevor wir hinaus aufs Feld bogen, brach ein Reh durchs Unterholz. Der Lenker rüttelte in meinen Händen. Ich hielt an, atmete durch. Vito hielt sich in seiner Ecke tapfer aufrecht. »Gleich sind wir da«, sagte ich und gab wieder Gas. »Gleich sind wir da«. Zwischen den Feldern ging der Weg in Betonplatten über. Die Landschaft vor mir war weit und leer. Ich beugte mich tief hinunter. Wir gewannen an Fahrt. Die Hagebutten leuchteten in roten Schwärmen neben mir. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr, sah einen Schatten fliegen. Ich weiß es nicht mehr. In dem Moment bockte das Moped auf einer Fuge zwischen zwei Platten. Das Vorderrad hob kurz ab, ich setzte hart wieder auf und schrie, als ich merkte, wie das Moped leichter wurde. Ich machte einen mächtigen Satz nach vorn und schoss schräg über den Lenker davon. Ich kugelte ein Stück die Böschung hinunter und blieb auf dem Rücken liegen. Über mir standen die letzten Sterne im Blau. Blau, blau, blau, dachte ich. Siedend kam die Erinnerung an Vito zurück. Ich raffte mich auf, sah als erstes die Karre, dann Vito, der reglos im Gras lag. Ich wandelte wie im Trance zu ihm herüber. Er blutete nicht. Er hatte die Augen offen, atmete. »Hörst du mich? Hörst du mich?« Ich nahm sein Gesicht in meine Hände. Seine Lippen bewegten sich lautlos. »Ich hole Hilfe! Hilfe!« Mit weit offenem Mund formte ich überdeutlich jeden Buchstaben, so wie wir es in der ersten Klasse gelernt hatten. Dann küsste ich Vito auf die Stirn und rannte in die Dämmerung davon.